Ich gelobe dir zu helfen, das Leben zu lieben, immer zärtlich zu dir zu sein und die Geduld zu haben, die die Liebe erfordert. Zu sprechen, wenn Worte nötig sind und gemeinsam zu schweigen, wenn sie es nicht sind. Und immer die Wärme deines Herzens zu spüren und dich da geborgen zu fühlen. Ich gelobe dich, wie viel zu lieben und jede deiner Eigenschaften, jetzt und in alle Ewigkeit. Ich verspreche, dass ich niemals vergesse, dass du die ganz große Liebe meines Lebens bist.